Oh, das Gewicht seiner Herrlichkeit ist hier. Seine mächtige Präsenz bleibt in dieser Haltung der Anbetung. Bete ihn an. Gott lässt sich hernieder, die Shekinah, das Herabkommen seiner Herrlichkeit. Das Herabkommen seiner Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Ah, der Bruder hier mit der Krawatte, der farbige Bruder hier mit der Krawatte. Ich kenne dich nicht, aber ich sehe, wie ein Gewicht seiner Herrlichkeit auf dein Leben kommt. Ich glaube, du bist hierher gekommen, weil du einen neuen Mantel suchst, eine neue Dimension seiner Salbung auf deinem Leben. Ich glaube, du bist ein Diener Gottes und Gott kommt mit einem neuen Mantel auf dich. Komm einfach mal ganz schnell hier nach vorne. Gott möchte wirklich etwas auf dich geben. Gott möchte etwas auf dich legen. Halleluja. Halleluja. Lass uns ihn anbeten. Oh, das sind Dinge, die passieren in seiner Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen Bruder. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du ihn heute hierher geführt hast, Herr, mit einem konkreten Verlangen in seinem Herzen, Herr. Du siehst dieses Verlangen seines Herzens, Herr. Herr, er hat geschrien zu dir, er hat gerufen zu dir, er hat intensiv, er hat gesagt, Herr, mehr von deiner Salbung in meinem Leben, mehr von deiner Kraft in meinem Leben, mehr vom Übernatürlichen, mehr von Zeichen und Wundern, mehr von der Kraft Gottes in meinem Leben. Und ich danke dir, Vater, dass du sein Gebet erhört hast, Herr, und dass du heute Abend, Herr, mit diesem Mantel neu auf ihn kommst, Herr, dass du ihn salbst, Herr, in einer neuen Dimension deines Wirkens, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Empfang es in Jesu Namen. Halleluja. In Jesus' Name. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand anderes ist hier und du hast wirklich die letzten Tage oder vielleicht sogar noch vor dem Gottesdienst, du hast gesagt, du hast wirklich konkret gebetet und gesagt, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu etwas. Gott hat dein Gebet erhört. Vielleicht bist du dir gar nicht mehr sicher oder nicht mal sicher, ob es ihn gibt, aber Gott hat dein Gebet erhört. Herr, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tue etwas. Und gerade jetzt möchte er dir begegnen und deiner Not begegnen. Und er möchte dir seine Salbung geben heute Abend. Oh, er wird dich salben in einer ganz erstaunlichen Art und Weise. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Wenn du so gebetet hast, komm einfach ganz schnell nach vorne. Egal wo du bist hier in den Reihen, du ganz hinten bist oder ganz vorne bist, egal. Aber wenn du so gebetet hast, dann komm einfach nach vorne. Du hast so gebetet. Okay. Komm her. In Jesu Namen. Herr, du bist real, du lebst. Und ich danke dir, Herr, dass du sie überschattest heute Abend ganz neu mit deiner Liebe, Herr. Oh, Vater. Vater. Oh, Vater. Danke dir für den festen Halt. Oh, ich danke dir für den festen Halt in dir. Danke dir. Oh, ich danke dir für Durchbruch, Herr. Oh, berühre sie, Jesus. Schaut einfach alle auf Jesus, schaut auf ihn, betet ihn an. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja. Mit welcher Not bist du hergekommen? Mit welcher Not bist du hergekommen? Okay. Halleluja. Okay. Eine Autoimmunerkrankung, ja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus, dass du ihr gerade jetzt begegnest, Herr. Sie hat zu dir gerufen, sie hat zu dir geschrien, Herr. Sie hat sich ausgestreckt nach dir. Danke, Vater. Und Vater, in dem Namen Jesus verfluche ich diese Autoimmunerkrankung in ihrem Körper. In dem Namen Jesus, ich breche dieses Joch jetzt über ihr, Herr. Oh, in Jesu Namen, Körper, Immunsystem, funktioniere normal in dem Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, danke Vater. Danke, Vater, danke, Vater, da kommt die Kraft Gottes. Oh, da kommt die Kraft Gottes. Oh, die Kraft Gottes, die Kraft Gottes, die Kraft Gottes über deinen ganzen Körper. In Jesu Namen, danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, Feuer Gottes durch deinen ganzen Körper. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, shekara mando kosakara ramando korabasi kararara. Oh, Shakarada, streck dich mal aus. Oh, oh, oh. Oh, Vater, ich danke dir, Herr, dass du sie gerade jetzt füllst mit deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, wie nie zuvor, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, lass uns ihn anbeten. Oh, Wir heben dich her mit unserem ganzen Herz. Wir erheben dich her. Er ist hier mit seiner Herrlichkeit. Komm auf seine Ebene jetzt. Komm auf diese Ebene des Geistes. Komm auf diese Ebene seiner Herrlichkeit. Weißt du, das sind Herrlichkeitswege vorbereitet für dich. Heute Abend, das sind Herrlichkeitswege vorbereitet für dich. Herrlichkeitswege. Übernatürliche Herrlichkeitswege. Er weiß, wie er dir begegnen muss. Er weiß, wie er es machen muss. Was kein Ohr gehört, was du vorbereitet hast. Was kein Auge gesehen und kein Ohr je gehört, was du bereitet hast für die, die dich lieben. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Halleluja. Jemand ist hier und du hast ihn konkret gebeten. Du hast in letzter Zeit, gerade in letzter Zeit, einen starken Hörverlust erlebt, dass die Hörfähigkeit zurückgegangen ist. Und Gott möchte heute Abend diesen taubmachenden Geist wirklich aus deinem Ohr raustreiben, in Jesu Namen. Wenn dich das betrifft, gerade in letzter Zeit ist deine Hörfähigkeit wie zurückgegangen. Bist du das? Ja, komm her. Ja, ich glaube, du bist es. Halleluja, komm her. Komm her. Ist das an beiden Ohren oder nur an einem Ohr? Nur an einem Ohr, ja. Okay, in diesem Ohr. Vater, in dem Namen Jesus, schält dich jetzt diesen taubmachenden Geist. Oh, pass mal auf. Das Ohr hier hört ganz normal, ja? Okay, halt mal zuerst das Ohr hier zu, dann hast du den Vergleich, weil du wirst jetzt gleich sein, dass er dieses Ohr öffnet und gleich gut macht wie dieses Ohr. Also halte das mal zu, dann hast du den Vergleich. Ist es jetzt schwächer hier auf dem Ohr? Auf dem Ohr ist etwas schwächer als auf dem Ohr. Okay. So, und jetzt schelten wir diesen taubmachenden Geist in Jesu Ohr. Jesus. Halleluja. Au! Oh, raus! In Jesu Namen. Yes, free! In Jesus. Oh! Da ist es. Halleluja. Völlig normaler Zustand in Jesu Namen. 100% in beiden Ohren, Herr. Oh, Jesus, wie wenn es nie passiert wäre. In Jesu Namen jetzt. Wow. Jesus, Halleluja. Lass mal locker. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halt nochmal das Ohr zu. Das ist das gute Ohr, ja. Okay. Jetzt halt das Ohr zu. Was ist jetzt? Sie lacht. Ist es gleich wie auf dem Ohr? Halt es zu. So. Also nochmal den Vergleich. Okay. Ist es gleich? Ein klein bisschen fehlt noch. Okay, kein Problem. Dann gehen wir nochmal drauf. In Jesu Namen. Wow, Jesus. Nimm einfach auf. Da ist die Kraft Gottes. Sei ganz locker, sei ganz entspannt. Das ist die Kraft Gottes. Oh! Jesus. Morbus Crohn, ich sehe mal Morbus Crohn. Bist du das? Ja, komm her. Komm her, ganz schnell. Gott berührt dich gerade jetzt. Das ist die heilende Kraft, ist im Raum am Wirken. Die heilende Kraft ist im Raum. Halleluja, danke Jesus. Leg deine Hand auf deinen Magen-Darm-Bereich. In Jesu Namen, danke Vater. Oh Vater, in dem Namen Jesus, ich befehle diese Entzündungen aus dem Darm rauszugehen, Herr. Herr, ich verfluche diese Krankheit Morbus Crohn jetzt in dem Namen Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, Schmerzfreiheit. Oh, die Kraft Gottes drauf jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, durch den ganzen Körper. Jetzt. In Jesu Namen. Oh, bete ihn an. Alle im Raum, betet ihn an. Jesus. Wir beten dich an. Dieser Geist verlässt dich jetzt. Wir beten dich an. Oh, Jesus. Wir beten dich an. Oh, Jesus. Free. Jesus' Name. Oh, Halleluja. Raus. Wir beten dich an. Frei und los. Wir beten dich an. Oh, Jesus. Wir beten dich an. Oh, tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr, Jesus. Wir beten dich an. Grüner Star. Irgendjemand hier hat grüner Star. Der Augeninnendruck bei dir, ja? Okay. Grüner Star, leg mal deine Hand, bleib am Platz, leg einfach deine Hand auf deine Augen, Halleluja. Jeder, der hier im Raum ist, wenn du irgendwie auf deinem Auge Schleier hast, wenn du irgendwie Punkte hast auf deinem Auge, wenn du Punkte oder Schleier hast auf deinem Auge, leg einfach mal die Hand auf deine Augen, in Jesu Namen. Das kann grüner Star sein, das kann grauer Star sein, das kann irgendeine andere Augenkrankheit sein, Hornhautverkrümmung oder was auch immer. Auch wenn du eingeschränktes Sehfeld hast, vielleicht nur ein Teil deines Sehfeldes, wo du siehst, leg einfach mal die Hand auf deine Augen. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich diesen Augenkrankheiten jetzt diese Körper zu verlassen, in dem Namen Jesu Christi. Grüner Star, raus aus diesen Augen, Augeninnendruck, normalisiere dich. Grauer Star, in Jesu Namen, Linsentrübung, normalisiere dich, reversiere dich, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, Hornhaut, komm in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Makula, komm in die Ordnung Gottes. Sehfelder, kommt in die Ordnung Gottes jetzt in dem Namen Jesu Christi. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Lass deine Hand mal drauf einen Moment. Lass die Kraft Gottes reinwirken. Lass die Kraft Gottes reinwirken. Und wenn ich es dir sage, dann nimmst du einfach die Hand weg und dann schaust du ins Licht, weil dann wirst du es am besten sehen können, ob der Schleier und die Punkte noch da sind oder ob sie weg sind. Und ich glaube, in dem Moment, wo du deine Hand wegnimmst und ins Licht schaust, wenn, ich werde jetzt noch einmal reinsprechen, dann wirst du ins Licht schauen und dann wird dieser Schleier oder diese Störung im Sehfeld oder was auch immer es war, nicht mehr da sein. In Jesu Namen. Herr, ich danke dir für deine heilende, wunderwirkende Kraft hier im Raum. Herr, ich nehme Autorität über jede Augenkrankheit, die hier auf der Erde genannt werden mag, Herr, in dem Namen Jesu Christi. Und ich setze diese Augen frei, normal zu sehen, in Jesu Namen, jetzt. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt nimm die Hand weg und schau ins Licht. In Jesu Namen, schau ins Licht. Halleluja. Schau ins Licht. Schau ins Licht. Und wenn der Schleier weg ist, oder wenn die Punkte weg sind, oder wenn einfach die Einschränkung weg ist, dann wink einfach mit deinen Händen. Ups, wink mit deinen Händen. Wink mit deinen Händen, wenn es bei dir. Ja, bei dir auch. Halleluja. Da hinten auch. Da überall. Wow. Überall. Da ganz hinten auch. Danke, Jesus. Hier auf der Seite. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, bei dir war es der grüne Star, das hatte ich gerade gehabt, ja? Halleluja, du hattest einen Schleier vor den Augen. Und jetzt ist es weg. Ja, sie schaut ganz überrascht. Halleluja, jetzt ist es weg. Halleluja, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja, danke, Jesus. Danke auch bei den anderen. Wink nochmal mit der Hand, wenn du feststellst, dass das Problem an den Augen weg ist oder zumindest 80% besser ist. Wink nochmal mit der Hand, dass ich nochmal sehen kann. 1, 2, 3, bei dir 4, 5, wo noch? Hier war auch noch jemand gewesen, glaube ich, 6, Halleluja, da drüben, ja, 7, da auch 8, Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, komm, lass uns ihn anbeten. Oh, lass uns mal singen. Herrlich sei dein Name. Come on. Oh, herrlich sei dein Name. Weißt du, das ist der Name Jesus. Das ist nicht meine Kraft, sondern das ist das Gewicht seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, dass es jetzt noch mal stärker kommt, noch mal stärker auf dich kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, ho, ho, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gerade eben ist dieses eine Ohr da aufgegangen. Halleluja. Wenn du Probleme mit deinem Ohr hast, gerade jetzt, du kannst gerade jetzt mal deinen Finger in dein Ohr tun, einfach auf dein Ohr legen oder auf beide Ohren, wenn du in beiden Ohren Probleme hast. Und in dem Namen Jesus befehle ich jetzt, diesen Ohren sich zu öffnen. Jeder taubmachende Geist verschwindet jetzt aus diesem Raum. Jeder taubmachende Geist raus aus diesen Körpern jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halt die Hand auf dem Ohr. Halt die Hand auf dem Ohr. Halt die Hand auf dem Ohr. In Jesu Namen sagen wir jetzt, Herr, deine Kraft, deine Herrlichkeit geht hinein in diese Ohren. Herr, auch das, was kreativ zu verändern ist, Herr, Hörknochen, Trommelfälle. Danke, Herr, dass du rekreierst, Herr, dass du wiederherstellst jetzt, Herr, diese Ohren, Herr, dass du sie in göttliche Ordnung bringst, Herr. Herr, auch da, wo komplette Taubheit war, danke, dass du jetzt die Ohren öffnest, Herr. Herr, geöffnete Ohren in dem Namen Jesu Christi. Oh, jede Hörschwäche, jede Taubheit, raus aus diesem Raum in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns singen. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name in der Welt. Und noch einmal. Oh, herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name in der Welt. Und jetzt gerade, wenn du Probleme mit deinen Ohren hattest, leg noch mal ganz kurz deine Hände auf die Ohren und in Jesu Namen Setz dich jetzt frei. Wenn du deine Hand wieder von den Ohren wegnimmst, dann wirst du einfach mit deinen Fingern schnippen an beiden Ohren und wirst feststellen, dass die Ohren wieder normal hören. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Jetzt, du tust es durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Jetzt nimm die Hand weg und schnipp an deinen Ohren. Schnipp einfach an deinen Ohren. Halleluja. Wenn du bei einem Ohr schlecht gehört hast und am anderen gut, dann mach das eine Ohr zu. Zuerst das gute Ohr auflassen, damit du den Vergleich hast, das schlechte zumachen und dann das gute zumachen und das schlechte schnippen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du merkst, dass die Ohren angeglichen sind, dass du lauter hörst als vorher, soweit du das hier testen kannst, du kannst es natürlich nicht bis auf die letzten Prozent hier testen, aber soweit du es testen kannst, wer von euch stellt fest, dass du klarer hörst, als du vorher gehört hast? Bei dir? Was war bei dir gewesen? Tinnitus war. Und der Tinnitus ist weg, oder? Du hörst ihn nicht mehr. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist auch ein Wunder. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei wem ist noch bei den Ohren? Wer hat noch, lass mal sehen, bei dir auch, weil du bist bei dir die Ohren geöffnet. Augen und Ohren. Halleluja, was war mit den Ohren? Starke Hörschwäche auf beiden Ohren. Und jetzt? Ist klar. Jetzt kannst du besser hören. Halleluja, danke Jesus. Oh, sie sahen voll ab heute Abend. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus. Wer hat noch jetzt festgestellt, dass sich bei den Ohren etwas verändert hat? Wer hat noch bei dir? Lass mal sehen, jeder, der hat die Hand, einfach jeder, bei dir auch, 1, 2, bei wem noch, hier auch, 3, auch besser geworden, bei dir ja genau, 4, das war schon, die andere 5, wo noch? Ah, wow, bei dir auch, Halleluja, danke Jesus, gib mal ihm die Ehre, Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Lass uns noch mal singen. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name in der Welt. Und noch ein letztes Mal. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name, herrlich sei dein Name in der Welt. Oh Jesus, wir geben dir die Ehre, Herr, für alles, was du tust hier in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir, Herr, dass es nicht Menschenkraft, Herr, nicht Menschenweisheit ist, Herr, sondern es ist das Gewicht deiner Präsenz, Herr. Du bist da, Herr. Du bist hier heute Abend, Herr. Und du wirkst, Herr. Oh, ich glaube, dass einige, wenn du jetzt mal checkst, sogar merken, dass Schmerzen, mit denen du hergekommen bist, entweder ganz weg sind schon oder deutlich zurückgegangen sind. Wer kann das feststellen? Check es mal gerade. Du hast vielleicht noch gar nicht gecheckt. Halleluja. Beweg einfach mal dein Knie oder beweg deinen Hals oder beweg mal deine Schulter. Gerade jetzt, da ist die heilende Kraft überall im Raum. Halleluja. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Lass uns noch einmal singen. Herrlich sei dein Name in der Welt. Oh ja, wer von euch, die jetzt gerade Schmerzen hatten, als sie hergekommen sind, während du es checkst, vielleicht musst du rumlaufen, um es zu checken. Vielleicht musst du deine Zehen bewegen. Vielleicht musst du deinen Arm bewegen. Wenn du feststellst, einfach die Schmerzen sind deutlich zurückgegangen oder ganz weg, wink einfach auch mal mit der Hand. Wenn du merkst, bei dir dahin sind die Schmerzen zurückgegangen oder weggegangen, bei dir da auch, bei dir hier vorne, Halleluja, bei wem noch? Da drüben auch, da ganz hinten, da auch, danke Jesus, da hinten, Halleluja, Halleluja, da überall, danke Jesus. Oh, oh, herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name. Sei dein Name, herrlich sei dein Name in der Welt. Oh Jesus, wir geben dir die Ehre, Herr, für alles, was du tust, Herr. Halleluja, Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass niemand heute Abend hier unberührt weggeht, Herr. Und dass du jeden Einzelnen, auch diejenigen, die vielleicht nicht in ihrem Körper krank sind, Herr, aber du begegnest uns, Jesus, als der Lebendige. Du begegnest uns als der Auferstandene. Vater, du begegnest uns als unser Vater. Amen. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist heute Abend, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir sagen, wir geben dir alle Ehre für das, was du tust. Halleluja. Alle Ehre sei dir, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft. Halleluja. Halleluja. Und dann darfst du dir einen Platz suchen. Ich möchte dir auch heute Abend noch etwas aus der Bibel predigen. Halleluja. Halleluja. Also such dir einen schönen Platz. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, wow. Wow, so eine Gegenwart Gottes. Halleluja. So eine Herrlichkeit. Oh, streck mal deine Hände nochmal in diese Gegenwart. Weißt du, es ist dick hier im Raum. Es ist dicht hier im Raum. Oh, also die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur ein Wort, das wir gebrauchen, wenn es irgendwie schön ist, sondern die Herrlichkeit Gottes ist eine Substanz. Es ist eine Substanz. Es ist die Substanz des Himmels. Halleluja. Und sie ist heute Abend so mächtig hier. Gott ist hier. Ja, kann das jemand spüren? Ha? Halleluja. Gott ist hier. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte mit euch heute Abend einfach in das Wort hineingehen. Halleluja. Wenn du magst, kannst du den Ton einfach lassen oder einfach spielen im Hintergrund, wie du magst. Ja, spiel gern. Mhm. Halleluja. Epheser 1, Vers 16b möchte ich reingehen heute Abend. Da möchte ich anfangen zu lesen, wo Paulus betet für die Gläubigen in Ephesus. Aber ich glaube, er betet durch die Jahrhunderte auch für uns heute. Und er sagt, ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist das Erste, was er betet. In der Erkenntnis seiner selbst. Mit anderen Worten, Paulus betet, dass wir alle tiefer und tiefer Jesus und den Vater erkennen. Und das ist so entscheidend, weil damit beginnt alles, dass du ihn erkennst. Amen. Und dann betet er weiter und er sagt, er, nämlich der Vater, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Mit anderen Worten, zuerst betet er, dass wir ihn tiefer erkennen. Oh, Halleluja. Weißt du, das ist das Ziel unseres Lebens. Der erste Tag, an kannst du es einfach lassen? Der erste Tag, an dem ich, jetzt ist gut, ja. Der erste Tag, an dem ich zu Gott gerufen habe in meinem Leben und gesagt habe, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu du etwas. Da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht mit dieser inneren Zeugnis. Ich wusste davor gar nicht, ob es Gott überhaupt gibt. Ja. Aber so habe ich gebetet. Wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu etwas. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit diesem inneren, einfach mit diesem Wissen, mit diesem inneren Wissen. Ja. Die Bibel nennt es das innere Zeugnis. Mit diesem inneren Wissen aufgewacht. Diesen Gott, diesen Vater muss ich den Rest meines Lebens tiefer kennenlernen. Amen. Ich muss ihn den Rest meines Lebens tiefer kennenlernen. Halleluja. Das ist eine Lebensaufgabe. Und ich sage dir, selbst wenn du 100 Jahre alt wirst, du kommst nicht ans Ende. Du kannst 150 werden, du kommst nicht ans Ende. Also das ist für die ganze Ewigkeit. ihn zu erkennen. Und vorher wurde ich erinnert an diese, im Lobpreis wurde ich erinnert an diese Bibelstelle in 1. Johannes 3, Vers 12, wo der Apostel Johannes an verschiedene Gruppen in der Gemeinde schreibt und er sagt als erstes, und er meint geistliche Gruppen, also verschiedene geistliche Gruppen, er sagt als erstes, ich schreibe euch Kinder, also die, die Kinder in Christus sind, die, die gerade zum Glauben gekommen sind. Ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Mit anderen Worten, ihr könnt euch freuen, weil Jesus hat euch neu gemacht. Vielleicht bist du erst seit 2 Wochen gläubig, aber ich sag dir, die Erlösung ist komplett. Amen. Egal, was du den Rest deines Lebens, wie tief du kommst in der Erkenntnis Gottes, die Errettung ist jetzt schon komplett. Amen. Die Sünde ist dir jetzt schon vergeben. Du bist schon die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Das ist der Start. Du bist gerecht in ihm. Er wurde für dich zur Sünde, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest in ihm, in dem Moment, wo du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser annimmst. Du bist vielleicht ein Kind in Christus, aber trotzdem gilt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist von neuem geboren. Deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn du heute sterben würdest, wärst du bei ihm. Amen. Und dann sagt er weiter, ich lese es mal in der Reihenfolge des zunehmenden Alters sozusagen. Er schreibt dann weiter, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, und damit meint er natürlich auch die Frauen, er meint geistlich diejenigen, die sozusagen nicht mehr Babys sind in Christus, sondern diejenigen, die schon ein Stück weit gewachsen sind, die schon einige Schlachten geschlagen haben, die schon mit Jesus eine Zeit unterwegs sind. Und er sagt, ich schreibe euch, ihr jungen Männer und Frauen in Christus, weil ihr den Bösen überwunden habt. Mit anderen Worten, weil ihr Schlachten gegen die Ängste eurer Seele, gegen die Sünde eures Fleisches, gegen die Dinge einfach, die euch von Gott abhalten wollten, weil ihr diese Schlachten gekämpft habt und siegreich gewesen seid. Amen. Deswegen seid ihr stark geworden in ihm. Deswegen seid ihr, wow, seid ihr Kämpfer im Herrn, ja, Kämpfer in Christus. Halleluja. Starke Söhne und Töchter. Amen. Halleluja. Das wollen wir sein. Amen. Preist den Herrn. Aber dann sagt er drittens, ich schreibe euch Väter und Mütter natürlich genauso, also diejenigen, die schon eine lange Zeit auch mit Jesus unterwegs sind, also die, die schon wieder sozusagen andere lehren und die ja einfach, also du musst nicht die Gabe der Lehre dafür haben, um ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter zu sein, aber einfach die diesem Ziel gefolgt sind ihr Leben lang, ja, diesem Ziel. Er sagt, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Amen. Mit anderen Worten, er sagt, das Tiefste, was du in deinem Leben haben kannst, ist die Erkenntnis dessen, der von Anfang an ist. Ist die Erkenntnis deines Vaters, ist die Erkenntnis Gottes. Und weißt du, das ist das, was Gott in uns zur Reife bringen möchte. Amen. Also möchtest du in diesem Leben, möchtest du einer sein, der zur Reife kommt? Oder möchtest du einer sein, der stehen bleibt in den Kinderschuhen? Amen. Also ich möchte einer sein. Ich bin seit 35 Jahren mit Gott unterwegs, über 35 Jahre, ehrlich gesagt. Dieses Gebet, das ich gerade erwähnt habe, habe ich gebetet im Winter 1987, 88. Jetzt kannst du es ja ausrechnen, wie lange das her ist. Ja? Und seit diesem Tag habe ich nicht aufgehört, danach zu streben, diesen Gott, den man Vater nennt, tiefer und tiefer zu erkennen. Amen. Und ich sag dir, je länger ich auf dem Weg bin, umso mehr merke ich, dass ich erst am Anfang bin. Amen. Weil da gibt's noch so viel mehr zu erkennen. Umso mehr realisiere ich, oh, wow, den zu erkennen, der von Anfang an ist, das ist eine unendliche Tiefe. Eine unendliche Tiefe. Halleluja. Und Paulus betet. Er betet. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Epheser 1. Er betet, dass Gott unsere Herzensaugen erleuchtet, sodass wir ihn tiefer und tiefer erkennen. Und weißt du, das Wunderbare ist, je tiefer und tiefer du ihn erkennst, umso tiefer und tiefer kommst du hervor. Amen. Warum sind die Väter Väter und die Mütter Mütter? Weil sie ihn erkannt haben. Warum sind die jungen Männer und die jungen Frauen junge Männer und junge Frauen in Christus? Weil sie etwas von ihm erkannt haben. Warum sind die Kinder in Christus Kinder in Christus? Weil sie etwas von ihm erkannt haben. Amen. Und deswegen betet Paulus, dass wir ihn tiefer erkennen und dass wir dadurch selber mehr und mehr hervorkommen als die, die wir sind. Kinder, junge Männer, junge Frauen, Väter, Mütter, was auch immer. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Aber er betet, dass wir ihn tiefer erkennen. Und in seinem Bild erkennst du dich tiefer. Amen. Und du erkennst, und jetzt lese ich weiter, Epheser 1, du erkennst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft, und weißt du, deswegen ist es einfach unendlich, diese Kraft zu erkennen, weil diese Kraft, sagt er, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Wie viel Kraft brauchst du, um jemanden aus den Toten aufzuerwecken? Wie stark muss die Kraft sein, die jemand, der 3 Tage tot war, wieder ins Leben bringt? Wie stark muss die Kraft sein? Glaubst du, dass es noch eine stärkere Kraft gibt? Ich glaube, es gibt keine stärkere Kraft. Es kann keine stärkere Kraft geben. Kannst du diese Kraft erkennen? Paulus sagt, ich bete darum, dass er sie erkennt, immer mehr und immer mehr. Und vor allen Dingen, dass er erkennt, dass diese Kraft, sagt er hier, an euch wirksam ist, in euch wirksam ist. Dass diese Kraft in dir ist, dass diese Kraft in mir ist, dass diese Kraft in seinem Leib ist. Diese selbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und ihn zu der Rechten des Vaters im Himmel gesetzt hat. Und zwar hoch über jede Gewalt, sagt er. Hoch über jede Macht, hoch über jede Kraft, hoch über jede Herrschaft und hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und jetzt sagt er weiter, Vers 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen, also den Füßen von Jesus, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Er das Haupt, wir der Leib. Ich sage immer so gerne, sage ich immer, wie viel passt zwischen dein Haupt und dich durch? Dazwischen, was passt dazwischen? Ich sagte, selbst wenn ein Blatt Papier dazwischen passen würde, zwischen dich und dein Haupt, dein Körper und dein Haupt, wäre es schlecht für dich. Amen. Wäre schlecht. Amen. Willst du nicht, ja? Willst du nicht haben. Ich sage immer, das ist dann die zersägte Jungfrau oder was auch immer. Ja? Du willst nicht, dass da irgendwas dazwischen passt. Amen. Zwischen sein Haupt, zwischen das Haupt und den Körper passt nichts dazwischen. Und er sagt, er ist das Haupt, wir sind der Leib. Und dann sagt er, dieser Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also die Fülle des Hauptes erfüllt auch den Leib. Was würdest du sagen, wenn in deinem Körper fließt ja das Blut durch den Körper? Ja? Fließt zum Beispiel durch den Kopf, hoffentlich. Oder bei dir fließt noch, oder? Ja, hoffentlich. Ja, das Blut fließt durch deinen Kopf. Was würdest du sagen, wenn dir jemand sagen würde, hey, von dem Blut, das in deinem Kopf fließt, kommt nur noch ein kleiner Teil unten in den Zehen an? Wäre schlecht, oder? Amen. Weißt du, Gott hat den Körper so gemacht, dass dasselbe Blut, das oben durch deinen Kopf fließt, durch deinen ganzen Körper durchfließt, bis in deinen kleinsten Zeh hinein. Vielleicht sagst du, Paulus vergleicht ja den Leib mit einem Leib mit vielen Gliedern, vielleicht sagst du, oh, ich bin nur der kleine Zeh am Leib Christi. Ich sage dir, das gleiche Blut, das durch das Haupt fließt, fließt durch dich. Die gleiche Substanz, mit anderen Worten. Die gleiche Fülle, die durch Jesus Christus fließt im Himmel, fließt durch uns als seinen Leib. Mit anderen Worten, fließt durch dich hindurch. Amen. Die gleiche Substanz. Weißt du, wir haben manchmal diese Vorstellung, das ist die Religion, die gibt dir diese Vorstellung, wenn so ein religiöser Geist reinkommt, dann ist so diese Vorstellung, okay, diese Power in Jesus, diese Kraft in Jesus, jawohl, Amen, mächtige Auferstehungskraft. Aber irgendwie auf dem Weg von da oben, wo Jesus zur Rechten Gottes sitzt, bis zu mir herunter, ist irgendwie ein bisschen weniger geworden. Ist irgendwie nicht mehr ganz so viel angekommen. Ist irgendwie manches nicht heruntergekommen. Also das wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, irgendwie auf dem Weg von meinem Kopf ist etwas von meinem Blut unten in meinem Körper nicht angekommen. Kann das überhaupt sein? Das kann gar nicht sein. Oder? Amen. Und das ist das, was Paulus sagt, was er betet, dass unsere Augen geöffnet werden, dass dieselbe Substanz, die durch das Haupt fließt, auch durch uns fließt, dieselbe Substanz. Nicht ein bisschen weniger. Amen. Es pulsiert hin und her. Also du kannst dich sogar auf den Kopf stellen. Und es fließt immer noch. Mach mal einen Kopfstand, dann merkst du, dass das Blut fließt. Dann fließt es in deinen Kopf rein, ja? Dann kriegst du einen roten Kopf. Weil das fließt 1:1 von deinen Zehen, von deinen Füßen, fließt runter und landet in deinem Kopf. 1:1, dreh es um, passiert das Gleiche. Amen, es fließt einfach. Es ist eine Einheit, wie du es drehst und wendest. Weißt du, der Leib kann Kopfstand machen, der Leib kann Handstand machen, der Leib kann Seitstütz machen, der Leib kann Liegestütz machen, was auch immer. Es ist immer das gleiche Blut, das durch den Leib fließt. Amen. Es kommt nicht weniger an. Das heißt mit anderen Worten, alles, was Jesus tut, machen wir auch. So wie er ist, 1. Johannes 4,17, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Und zwar, weißt du, und das ist auch wichtig zu verstehen, was er hier lehrt in Epheser 1. Wir sind es als einzelne Glieder, aber wir sind es umso mehr als Leib insgesamt. Weißt du, hier heute Abend in seinem Leib, wer von euch hat alles Jesus schon in sein Leben aufgenommen, in sein Herz aufgenommen? Okay. Ich kann jetzt nicht sehen, wer es nicht hat, aber wenn du es nicht hast, dann ist heute Abend deine Gelegenheit, ihn aufzunehmen. Aber weißt du, durch jeden Einzelnen, der Jesus schon in sein Leben aufgenommen hat, und ich meine damit nicht irgendwann mal ein Gebet gesprochen, sondern ich meine wirklich, der in dieser Verbindung mit Jesus lebt, in dieser Beziehung mit Jesus lebt, durch jedes einzelne Glied fließt dieselbe Fülle, dieselbe Substanz, die durch Jesus selber geflossen ist, als er hier über diese Erde ging, und die durch ihn fließt jetzt im Himmel und die in alle Ewigkeit fließen wird in der Herrlichkeit Gottes. Dieselbe Substanz. Amen. Kannst du sehen, warum das Gebet von Jesus, dein Reich komme, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, warum es im Leib erfüllt wird? Es ist nicht nur ein frommes Gebet zum Runterbeten. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und... Das war jetzt nicht in Zungen gebetet. Ja. Weißt du? Sondern das ist eine Realität. Das Reich Gottes wird real in seinem Leib. Das Reich Gottes kommt heute Abend hier auf die Erde, ist schon da. Du hast schon die Zeichen gesehen. Was hat Jesus gesagt? Ja, das sind die Zeichen. Ne? Er hat gesagt, Blinde sehen, Lahme laufen, Taube hören und so weiter. All diese Dinge sind die Zeichen dafür, dass das Reich Gottes da ist. Es ist da, Schmerzen gehen, was auch immer. Und es wird noch viel mehr passieren heute Abend, weißt du? Es sind Zeichen, dass Gott da ist. Halleluja. Und weißt du, es ist nicht losgelöst von uns. Es ist nicht irgendwie, weißt du, Gott sitzt nicht in irgendeinem Raumschiff und ab und zu, wenn wir mal ganz toll Lobpreis machen oder irgendwie super gebetet haben, dann landet das Raumschiff irgendwo. So. Also haben wir manchmal so diese Vorstellung, ja. Dann landet das Raumschiff irgendwie. Dann sagen wir, wow, Gott ist gelandet. Aber weißt du, die Wahrheit ist die, Gott ist vor 2000 Jahren gelandet, als er seinen Geist ausgegossen hat, an Pfingsten auf die erste Gemeinde, ist er gelandet mit seiner Präsenz. Und ich habe eine gute Nachricht für dich, er ist seither nicht mehr weggegangen. Er ist gelandet in dir, er ist gelandet in uns, er ist gelandet im Leib Christi. Wir sind das Raumschiff, völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff. Ja, Amen, das ist so. Tatsächlich, wir sind versetzt in eine andere Dimension. in eine himmlische Dimension, völlig losgelöst von dieser irdischen Dimension. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du heute Abend vielleicht, du weißt nicht weiter in deinem Leben, dein Verstand tilt vielleicht angesichts der Probleme, mit denen du konfrontiert bist, dein Verstand tilt angesichts vielleicht der Schulden, die du hast, dein Verstand tilt vielleicht angesichts der Krankheitssymptome, die du hast, angesichts der Diagnosen, die du hast, angesichts was es immer in deinem Leben ist, der Beziehungsprobleme, die du hast, der familiären Probleme, die du hast, die Erziehungsprobleme, die du hast. Dein Verstand tilt vielleicht. Aber ich sag dir, Gott hat Wege auf einer anderen Ebene als dein Verstand. Amen. Gott hat Wege für dich schon vorbereitet, jenseits deines Verstandes. Amen. Er hat gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, nicht eure menschlichen Gedanken. Meine Wege sind nicht eure menschlichen Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Und jetzt sagen manche Christen, ja genau, seine Gedanken sind einfach höher als meine, ich verstehe sie halt nicht. Weil sie sind einfach höher, seine Wege sind höher als meine Wege, ich kann sie nicht sehen. Pech gehabt. Nein, wenn du gut zugehört hast, dann hast du schon realisiert, seine Wege sind nicht menschliche Wege, seine Gedanken sind nicht menschliche Gedanken. Aber in Christus hast du Zugang zu seinen Gedanken und hast du Zugang zu seinen Wegen. Halleluja. In Christus ist die Verbindung zu seinen Gedanken. In Christus ist die Verbindung zu seinen Wegen und damit zu seinen Lösungen, zu seinen übernatürlichen Lösungen in deinem Leben. Halleluja. In Christus ist die Verbindung in Möglichkeiten. Weißt du, was kein Auge gesehen hat, kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Halleluja. Paulus sagt, der natürliche Mensch versteht nicht, was die Dinge des Geistes sind, was die Dinge Gottes sind. Aber, er sagt auch, zwei Verse weiter, er sagt, wir haben Christi sind. Wir sind geistliche Menschen. Amen. Wir haben die Verbindung. Also das musst du immer wieder realisieren. Die Gemeinde Jesu neigt immer dazu, aufs Natürliche zu schauen. Wir neigen dazu, ja, von der menschlichen Natur her, wir neigen im Natürlichen uns unsere Gedanken zu machen. Wir neigen dazu, im Natürlichen zu überlegen, wie könnte das gehen, wie könnte das funktionieren. Ich sag dir, hör auf, dir Gedanken zu machen und sag einfach, Herr, ich verbinde mich mit deinen Gedanken. Du kannst es mal gerade jetzt sagen, du kannst mal sagen, Herr, ich verbinde mich mit deinen Gedanken. Herr, ich verbinde mich mit deinen Wegen. Herrlichkeitswege, übernatürliche Wege, nicht menschliche Wege, göttliche Wege. Oh, weißt du, schau dir Jesus an. Jesus wandelt in göttlichen Wegen hier auf dieser Erde, kannst du das sehen? Studier mal die Evangelien, du kommst aus dem Staunen nicht heraus, weißt du? Allein wie Jesus Steuern gezahlt hat, finde ich immer wieder faszinierend, ja? Amen. Faszinierend, weißt du? Vielleicht bist du hier heute Abend und du weißt nicht, wie du deine Steuern bezahlen sollst. Jesus hatte da kein Problem. Er hat einfach zu Petrus gesagt, ganz einfach, geh da zum See Genezareth, wirf deine Angel aus und der erste Fisch, den du fängst, den nimmst du, machst ihm das Maul auf und da wirst du ein Goldstück finden und damit gehst du hin und bezahlst deine Steuern. Sagst du, hä? Wie kann das gehen? Ich sag dir was, Herrlichkeitswege. Gott kann Dinge materialisieren, Gott kann Dinge, ich sag dir auch, multiplizieren. Gott kann Dinge, weißt du, Gott kann dir übernatürliche Überweisungen geben. Wie von euch glauben an übernatürliche Überweisungen? Halleluja. Wir hatten auch hier in Hamburg, hatten wir schon einige Zeugnisse von Leuten, die übernatürliche Überweisungen bekommen haben. Und darüber hinaus, wir haben Zeugnisse hier gehabt, auch hier in Hamburg speziell, von Leuten, die haben nicht nur übernatürliche Überweisungen bekommen, sondern dann haben sie über Monate hinweg von diesem Konto abgehoben, wo die übernatürliche Überweisung draufgekommen ist. Und über Monate ist das Konto immer der gleiche Kontostand geblieben. Sagst du, hä, was sagt mein Banker dazu? Keine Ahnung, weiß nicht, ist auch egal, Hauptsache du lebst. Amen. Amen. Und du zahlst deine Rechnungen. Und weißt du, das ist das, was die Witwe bei Elia erlebt hat. Das Öl im Topf wird nicht versiegen und das Mehl im Krug wird nicht aufhören. Amen. Oder umgekehrt, das Öl im Krug und das Mehl im Topf ist ja egal. Amen, wo es auch ist. Hauptsache, es hört nicht auf. Amen. Hauptsache, es hört nicht auf. Halleluja. Weißt du, das sind Dinge, weil ich glaube, wir gehen auf Zeiten zu, mehr und mehr, wo wir als Leib Christi wirklich es lernen müssen, auf diesen Herrlichkeitswegen unterwegs zu sein. Weil die weltlichen Systeme sind mehr und mehr am Zusammenbrechen und sie geben keine Sicherheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht mit den weltlichen Systemen konform sind, sondern dass wir konform sind mit dem himmlischen System. Und das himmlische System ist völlig anders wie das weltliche System. Wir müssen anders zu denken anfangen. Wir müssen unserem Geist erlauben zu denken, uns zu denken. Halleluja. In jeder Situation, weißt du, in ganz alltäglichen Situationen. Wir hatten jetzt ein Zeugnis von einem Ehepaar bei uns in Filderstadt, die haben Fleisch gekauft. Weißt du, eine ganz alltägliche Situation. Fleisch gekauft. 1 Kilo Fleisch haben sie gekauft. Okay? 1 Kilo Fleisch. Und dann haben sie zu Hause, haben sie dieses Fleisch in Portionen geschnitten, um es einzufrieren oder in den Kühlschrank zu tun, wie auch immer. Portionen, 300 Gramm zuerst. Haben es abgewogen, 300 Gramm Portion, noch eine 300 Gramm Portion, noch eine 300 Gramm Portion. Nach Adam Riese, wie viel müsste dann die letzte Portion sein? Okay, das sagt dein Verstand. Aber die Frau des Hauses hat innerlich zu Gott gesagt und hat gesagt, Herr, das wäre toll, wenn die vierte Tüte auch 300 Gramm wäre. Tut das Fleisch in die vierte Tüte rein, Tüte abgewogen, auch 300 Gramm. Macht schon 1200 Gramm. Dann nimmt sie die Tüten, tut sie in den Kühlschrank oder Gefriertruhe, ich weiß gar nicht, Gefriertruhe war es ja, Gefriertruhe, ich dachte es mir. Ja. Gefriertruhe rein, tut die Tüten rein und sie sagt, jetzt letzten Sonntag hat sie das Zeugnis erst wieder gegeben, oder es ist noch gar nicht lange her, ein paar Wochen her, und sie sagt, es war so, sie hat gespürt, wie in ihrer Hand sich die Tüten vermehrt haben. Und sie hatte 4 Tüten und sie hat gemerkt, das sind mehr. Und dann hat sie sie wieder rausgenommen aus dem Kühlschrank, hat sie gezählt, 1 Tüte, 2 Tüte, 3 Tüte, 4 Tüte, 5 Tüte, 6 Tüten. Dann waren es 6 Tüten. Dann haben sie gesagt, so, jetzt wiegen wir mal die Tüten ab. Jede Tüte hat 300 Gramm gewogen. Das heißt, aus 1 Kilo wurden 1,8 Kilo. Ich nenne das einen Herrlichkeitsweg. Amen, ich nenne das einen Herrlichkeitsweg. Du sagst vielleicht, ach komm, was sind schon 800 Gramm Fleisch? Ja, aber vielleicht machst du es mit 1000 Euro. Dann sieht es schon wieder anders aus oder mit 10.000 Euro. Das ist eine gute Rendite. Ist besser als Aktien. Amen. Halleluja. Weißt du, Herrlichkeitswege. Übernatürliche Herrlichkeitswege. Gott kann Dinge erscheinen lassen, so wie er das Goldstück im Maul des Fisches hat erscheinen lassen. Eine Glory Host-Leiterin von uns hat neulich vor kurzem hatte jemand aus ihrem Glory House ein Buch ausgeliehen gehabt und die Person hat das Buch ein ganzes Jahr behalten. Und nach einem Jahr hat sie gesagt, ich gebe dir das Buch zurück. Und dann hat die Glory House-Leiterin vom Heiligen Geist inspiriert, weißt du, da kommst du nicht in deinem Verstand drauf, das zu sagen. Aber sie hat zu ihr gesagt, bevor du es mir zurückgibst, blätter es nochmal von vorne nach hinten durch. Sie wusste nicht, warum sie das sagt. Die Frau hat es im Gehorsam gemacht. Ja? Es ist immer wichtig, dass du den Herrlichkeitswegen Gottes gehorchst. Sie hat das Buch durchgeblättert. Und plump, aus den Seiten des Buches fiel ein 100-Euro-Schein raus. Amen. Was wäre gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte? Ich glaube nicht, dass die andere die 100 Euro gefunden hätte. Sondern in dem Moment, wo sie dem Wort Gottes gehorsam war, haben sie die 100 Euro materialisiert. Amen. Herrlichkeitsweg. Ich glaube auch nicht, dass das Goldstück schon die ganze Zeit im Maul des Fisches war da. Wie soll denn ein Fisch schwimmen mit dem Goldstück im Maul die ganze Zeit? Er stickt. Ich glaube, dass sich das Gold genau in dem Moment materialisiert hat im Maul des Fisches, als Petrus den Fisch aufgemacht hat, weil Jesus das Wort gesprochen hatte. Amen. Also wir sprechen Worte und es passiert. Herrlichkeitswege. Dinge können sich materialisieren. Dinge können sich rematerialisieren. Die letzte Zeit haben wir so viele Wunder von Sachen, wo Leute Dinge verloren haben. Und nicht wissen, wo, beziehungsweise doch teilweise wissen sogar, wo sie es verloren haben. Auf der Straße, irgendwo verloren, aber nicht mehr auffindbar auf der Straße. Also sie wissen nicht genau, wo sie es verloren haben, aber sie wissen, sie haben es draußen verloren, irgendwo. Ein Mann zum Beispiel steht in seinem Wohnzimmer, hatte seine Kopfhörer verloren und steht im Wohnzimmer und sagt, Herr, lass bitte diese Kopfhörer. Er wusste, er hat sie draußen, glaube ich, an der Bushaltestelle oder wo wahrscheinlich verloren gehabt. Also hat er gesagt, Herr, gib mir diese Kopfhörer wieder. Steht in seinem Wohnzimmer auf dem Teppich. In dem Moment hört er, wie es hinter ihm Block macht. Er dreht sich um und da liegen die Kopfhörer auf dem Boden. Kannst du dir das vorstellen? Eine andere Frau hatte ihren Schlüssel verloren, ihren Autoschlüssel. oder war der Hausschlüssel? Ich weiß, nee, ich glaube, es war der Hausschlüssel in dem Fall. Hausschlüssel verloren. Hat gesagt, Herr, bring uns den Hausschlüssel wieder. In dem Moment hört sie, wie neben, hinter ihr der Hausschlüssel vom Stuhl runterfällt. Sie hatten vorher die ganze Wohnung abgesucht. Ja. Verstehst du? Manche fangen schon an zu zweifeln, ich schwöre das. Also, komm hier herauf. Komm hier herauf. Also, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich will die ein bisschen stretchen heute Abend, weißt du? Weil das ist für jeden Bereich deines Lebens wichtig. Also, wie macht Gott kreative Wunder in Körpern? Das kannst du nicht in deinem Verstand verstehen. Amen? Ach, weißt du, wir erleben so viel wirklich außergewöhnliche kreative Wunder. Heilung von unheilbaren Krankheiten, wo die Ärzte gesagt haben, das ist unmöglich. Weißt du, wir müssen einfach nur aus unserem Verstandesbereich aussteigen und einsteigen in die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Wir haben jetzt ein Zeugnis bekommen, auch erst vor 2 oder 3 Wochen, von einer Glory House Leiterin, auch von uns, die Glory House Teilnehmer in verschiedenen Ländern hat. Und unter anderem hat sie eine ganz heiße Glory House Teilnehmerin in Israel. Die kommt auch immer, wenn sie hier in Deutschland ist, kommt sie auch immer zu uns in Gottesdienst. Sie ist ganz heiß für Jesus, eine der messianischen Juden in Israel. Und sie ist bei ihrem Glory House über Zoom angeschlossen. Und sie wurde zu einer Familie gerufen, wo der Mann Knochenkrebs hatte. Und sie ist, glaube ich, auch Krankenschwester und hat diesen Mann versorgt. Ich glaube, das war der Anlass. Es war gar nicht, dass sie gerufen wurde, um zu beten, weil die Familie war nicht gläubig an Jesus in keiner Weise. Das heißt, sie wurde nicht zum Gebet gerufen, sondern sie wurde gerufen, weil er hatte eine offene Wunde durch den Krebs irgendwie. Das ist ja manchmal so durch so eine massive Krankheit, dass sich Wunden nicht mehr schließen. Und deswegen hatte sich eine Wunde an der Schulter schon ganz lang nicht mehr geschlossen. Und sie war da, um den zu versorgen. Und vor den Augen der Familie hat sie die Wunde versorgt, beziehungsweise bevor sie die Wunde versorgt hat, hat sie gesprochen, laut ausgesprochen, hat gesagt, Vater, ich bete in dem Namen Jesus, dass diese Wunde sich jetzt schließt und dass sie aufhört zu bluten. Die hat permanent geblutet, ja? Also sie aufhört zu bluten. In dem Moment, wo sie das Wort spricht, hört die Wunde auf zu bluten. Die ganze jüdische Familie bekehrt sich zu Jesus. Halleluja. 2 Wochen später geht der Mann zum Arzt zur Untersuchung wegen der Knochenkrebsdiagnose. Der Arzt sagt, wir können keinen Krebs mehr finden. Und eine zweite jüdische Familie hat sich komplett zu Jesus bekehrt durch dieses Zeugnis. Amen. Ist es nicht der Hammer? Halleluja. Amen. Das sind Herrlichkeitswege, die Gott für dich vorbereitet hat. Das sind Herrlichkeitswege. Übernatürliche Wege jenseits unserer Wege. Halleluja. Wer ist heute Abend hier und du hast vom Arzt eine Diagnose bekommen, wo der Arzt gesagt hat, es ist unmöglich, dass diese Sache wieder gut wird? Wer ist da hier? Okay, einige. Ganze Reihe. Okay, pass mal auf, wenn es geht, wenn ihr könnt, steht einfach mal gerade jetzt auf. Wenn ihr nicht könnt, wenn ihr nicht stehen könnt, dann haltet einfach eure Hand kurz ausgestreckt. Okay, genau. Und jemand anders geht einfach zu der Person hin kurz und legt einfach kurz die Hand auf. Irgendwo jemand, der daneben ist, leg einfach kurz die Hand auf. Wenn jemand, einfach streck deine Hand aus, wenn das dich betrifft, eine unheilbare Krankheit. Ja, geh einfach auf eine Person zu. Wenn du jetzt stehst, streck vielleicht auch nochmal deine Hand aus, damit die anderen sehen, wer es ist. Weil wenn jetzt mehrere stehen, dann weiß man nicht mehr, wer der ist, der braucht. Okay, wenn jemand bei dir steht, dann kannst du die Hand runternehmen. Ja, wenn jemand bei dir steht, nimm die Hand runter. Okay, wenn jemand bei dir steht, kannst du die Hand runternehmen. Okay, ich glaube, jetzt hat jeder jemand da hinten. Da ist jemand, der dir die Hand auflegt. Einfach nur die Hand auf die Schulter legen. So, und Vater, legt einfach die Hand auf die Schulter, okay? Und wir sagen, Vater, in dem Namen Jesus zerbrechen wir jetzt das Unmöglich über diesen Leben. Wir brechen es nicht in unserer eigenen Autorität, sondern in dem Namen Jesus. Und wir sprechen jetzt dieser Person zu. Sei frei und los von diesem Joch. Jetzt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Sei frei und los von diesem Joch. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Sprich es ihr zu, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Sei frei und los. Oh, sei frei und los von diesem Joch. Oh, Vater, wir danken dir für deine übernatürlichen Herrlichkeitswege, Herr. Wir danken dir, Herr, für das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in kein menschliches Herz gekommen ist. Das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Und Vater, so sagen wir in dem Namen Jesus, als dein Leib, als der Leib dessen, der die Fülle ist, Herr, der Leib, der die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt, befehlen wir all diesen unheilbaren Krankheiten, medizinisch unheilbaren Krankheiten, zu weichen jetzt in dem Namen Jesu Christi. Sprich einfach mal zu der Person, sag einfach, weiche von ihr, weiche in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, dass Blutbilder sich normalisieren, Vater. Danke, dass Tumorzellen sich auflösen, Herr. Danke, Herr, dass zerstörte Nerven regeneriert werden, Herr. Danke, dass Gehirnzellen neu kreiert werden, Herr, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, dass Lähmungen weichen durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Wie auch immer das die Krankheit heißen mag, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir setzen die heilende Kraft hier in diesem Raum frei über jedem Einzelnen, Herr. Und wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein wunderbares Wirken, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, ich sehe jemand, der hat ein Problem gehabt mit der Lunge. Mit der Lunge. Wer ist es mit der Lunge? Da war ein Problem mit der Lunge und du hast Atemprobleme. Hattest Atemprobleme, als herkommst du? Okay. Leg mal deine Hand auf deine Lunge. Okay, nee, ich meinte Lunge. Ich meinte Lunge, Lunge. Jemand hat ein Problem, aber du empfängst genauso. Aber jemand hat ein Problem mit der Lunge und deswegen mit dem Atmen ein Problem. Wo? Hm? Okay, okay. Okay, nee, das ist kein Lungenproblem. Okay, wer hat das Problem mit der Lunge? Ah ja, okay, ja. Komm her, der junge Herr. Komm her. Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Ja, das bist du. Ja. Ist das eine Sache von Geburt an, oder? Ein Problem? Genetisch bedingt, ja. Okay, hast du jetzt Schwierigkeiten zu atmen, oder? Nee, aber es besteht die Gefahr, dass die Lunge zusammenfällt oder irgendwie so. Nee. Wie heißt die Krankheit? Mukoviszidose. Ah ja, wir hatten schon einige Heilungen von Mukoviszidose oder Leute, die bezeugt haben, dass Gott, ich weiß mal, von einem Mann, der wurde in mehreren Etappen berührt, der hatte extreme Probleme schon auch mit der Atmung. Der war deutlich älter als du. Du hast jetzt keine akuten Probleme mit der Atmung. Okay. Vater, in dem Namen Jesus sagen wir jetzt, Herr, dass dieser junge Mann nicht beeinträchtigt wird. Und du kannst es für dich ziehen, wenn bei dir eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde, vielleicht ein Gendefekt oder was auch immer, dann zieh dir das. Vater, wir sagen, in dem Namen Jesus wird dieser junge Mann nicht beeinträchtigt sein durch diese Diagnose, sondern wir sagen, in dem Namen Jesus wird er sein Leben normal leben können, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, danke für deine heilende, wunderwirkende Kraft, die jetzt da durchgeht, Vater. Danke, dass du bis in die Gene hineingehst. Also auch die Gene sind nur manipuliert worden vom Feind, als einfach der Samen und die Eizelle sich vereinigt haben und hier der Geist auf der Person auf die Erde gekommen ist. Da kam einfach diese Person unter die Macht des Sündenfalls. Nicht seine eigene Schuld, nicht die Schuld der Eltern oder wem auch immer, sondern kam einfach unter die Macht des Sündenfalls. Aber Jesus kam, um die Ursünde wegzunehmen. Er ist der letzte Adam. Der erste Adam hat gesündigt, aber der letzte Adam hat es weggenommen in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Gib ihm mal die Ehre für sein Wirken. Gib ihm mal die Ehre für sein Wirken. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte noch kurz ein paar Bilder zeigen von kreativen Wundern, die in der letzten Zeit passiert sind. Ich zeige immer gerne, oder ich rede immer gerne über Wunder, die in der letzten Zeit passiert sind. Weil manchmal habe ich schon festgestellt, es gibt manchmal Dienste, die erzählen dir immer das gleiche Wunder, das vor 20 Jahren passiert ist. Und dann fragst du dich irgendwann mal, ja, was passiert denn heute? Und das heißt nicht, dass nicht heute was passieren muss in ihren Diensten, aber ich finde es immer am Glaubensaufbauendsten zu hören, was Gott jetzt in dieser Zeit tut, genau in diesen Wochen, in diesen Monaten. Halleluja. Und wir sind bei Glory Life nicht die Besten bis jetzt mit dem Dokumentieren von Wundern, insbesondere auch durch Fotos und Videos und so weiter. Deswegen habe ich tatsächlich von vielen, vielen Dingen, die bezeugt worden sind die letzten Wochen und Monaten, auch keine Bilder. Aber einfach eine kleine Auswahl von kreativen Wundern. Du kannst einfach mal durchklicken, mal das erste Bild einblenden. Genau, das ist jetzt, das war jetzt in Nürnberg vor ganz kurzem, vor 2 oder 3 Wochen. Nürnberg, dieser Mann hatte einen Metallstab einoperiert von hier oben bis hier unten. Und er konnte hier unten die Schrauben, auch dieses, das war verschraubt unten. Ich glaube, es war nicht ein Stab direkt, sondern es war irgend so ein Device, also irgendein Teil halt. Ja. So, also aber längs, so stabförmig oder wie auch immer. Hat hier unten die Schrauben, hatte deswegen Probleme in seinem Bein, Schmerzen, immer Schmerzen in dem Bein. Die Ärzte haben aber gesagt, sie können das Metall nicht mehr rausnehmen. Es ist schon total verwachsen mit dem Knochen. Das heißt, man kann es nicht mehr rausnehmen. Und er hatte immer Schmerzen, Probleme. Und in der Herrlichkeit Gottes, ich habe nicht für ihn gebetet, sondern jemand im Raum hat für ihn gebetet, als ich von vorne die kreative Kraft Gottes freigesetzt habe. Und hier bezeugt er, dass alle Schmerzen aus seinem Bein verschwunden sind und dass er die Schrauben da unten am Ende, kann er nicht mehr tasten, nichts mehr zu spüren von den Schrauben. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das nächste Bild. Ja, diese Frau, das war auch stark. Diese Frau ist seit 10 Jahren nicht mehr richtig gelaufen, geschweige denn gerannt. Sie hatte wirklich... Sie hatte eine Hüftfehlstellung, glaube ich, Knieprobleme, Rückenprobleme und so weiter, konnte nicht mehr richtig laufen. Und zum ersten Mal ist sie seit 10 Jahren nicht nur gelaufen, sondern sie ist im ganzen Raum rumgerannt. Ja? Und sie war schmerzfrei. Und, pass auf, noch was, sie hatte diese Brille, die da oben auf dem Kopf ist. Sie hat gesagt, ich kann mit dieser Brille kann ich nicht mehr sehen, aber ohne Brille sehe ich klar. Dann habe ich gesagt, rate mal, was da passiert ist. Amen. Halleluja. Nächstes Bild. Ja, das war hier in Hamburg. Vielleicht ist die Dame sogar da. Erinnert sich das letzte Mal, als wir in Hamburg waren, hier im Leonardo Hotel. Diese Frau hat bezeugt, sie ist nicht da, aber ihr kennt sie. Sie hatte einen Herzinfarkt gehabt, sie hatte eine Lungenembolie gehabt, sie konnte nicht richtig atmen, Atemprobleme gehabt. Sie ist hier rumgesprungen wie ein Gummiball, hat gesagt, ich kann wieder frei atmen. Und sie hatte seit 40 Jahren eine steife Halswirbelsäule, konnte ihren Hals nicht bewegen und sie stand hier vorne und hat so gemacht die ganze Zeit. Ihr wart dabei, ihr kennt sie, ja? Halleluja. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre dafür. Halleluja. Dieser Mann, das ist ein paar Monate her, das war in Duisburg auf der Miracles-Konferenz. Dieser Mann hatte einen Metallstab in seinem unteren Rücken einoperiert gehabt, mit mehreren Schrauben verschraubt, also versteift hier im unteren Rücken. Und auch hier habe ich nicht für ihn gebetet, sondern ich habe von vorne gesprochen und die Leute oder jemand hat ihm die Hand aufgelegt und sofort konnte er wieder total frei seinen Rücken bewegen und er konnte nichts mehr von dem Metall fühlen in seinem Rücken. Halleluja. Das ist ein kreatives Wunder. Amen. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Also das sind kreative Wunder. Das war in Österreich vor wenigen Monaten und das ist eine Frau, die hatte hier auf der rechten Seite das ist nachdem das Wunder passiert ist, die hatte hier die rechte Seite so ein Buckel rausstehen, weil sie extreme Skoliose hat, deswegen stand da ein Buckel raus und der Buckel ist komplett verschwunden, wie man sehen kann. Halleluja, danke Jesus, Amen, Halleluja. Nächstes Bild, das war auch in Duisburg, da diese Frau kam in den Gottesdienst und hatte vor dem Gottesdienst gebetet und hat gesagt, Herr, gib mir neue Fußgewölbe, weil sie hatte Plattfüße. Und Gott hat ihr hier neue Fußgewölbe kreiert und sie ist dann gelaufen und sie hat gesagt, ich kann das wieder spüren, das Gewölbe ist wieder da, hat dem Herrn gedankt und gepriesen. Auch das ist ein kreatives Wunder. Amen. Halleluja. Weiter. Ja, das ist doch die Manuela. Ah, Halleluja. Manuela, sie war in Filderstadt bei der Herrlichkeits- und Wunderkonferenz und du kannst es selber erzählen, da muss ich ja nicht reden. Okay, wo haben wir ein Mikro? Wo? Ah ja. Okay, Halleluja. Erzähl, was ist passiert? Was hattest du? Ja, ich hatte hier am Oberarm bis zum inklusiv Ellenbogengelenk Metallschiene drin. Wegen einem Trümmerbruch war das, gell? Wegen einem Trümmerbruch vom Ellenbogengelenk sogar. Mhm. Und die wollten sie auch, die Ärzte auch gar nicht wieder rausnehmen. Also wie lang sollte ich die behalten? Mhm. Und weil das zu kompliziert oder... Mhm. Ja, manchmal kann man es nicht wieder rausnehmen. Und ich war auf der Konferenz. In Filderstadt, ja. In Filderstadt, Das ist jetzt schon ein Jahr her, glaube ich, ne? Ja, schon. Mhm. Und da haben wir dann gebetet, du hast angeleitet, das Gebet, und eine Frau, die bei mir gerade in der Nähe war, die hat dann Hand aufgelegt und das Gebet auch mitgesprochen. Mhm. Da hat sie gebetet und... Du musst vielleicht noch dazu sagen, zuvor, du konntest das Metall auch tasten in deinem Arm, ne? Ja. Du konntest es spüren, die Schrauben. Das war... Ja. Drauflegen, weil das dann wirklich unangenehm sofort gedrückt hat. Weil dieser Metallstab dann gegen den Ellbogen gedrückt. Genau, ja. Genau. Okay. Und du konntest auch deinen Arm nicht heben, glaube ich, ne? Ja, das war nach dem Gebet plötzlich. Ups, wie weit geht denn jetzt der Arm? Das war das Erste, was du gemerkt hast, dass Gott ein Wunder getan hat, dass du dann dein Arm. Ja. Und dann so, ups, das ist ja so. Ja. Ja, ja. Und dann hast du gefühlt und hast festgestellt? Genau. Da tut nichts mehr weh. Es ist hier nichts mehr zu spüren. Also auch nichts mehr. Tastbar. Von dem Metall. Halleluja. Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen mehr, nichts mehr. Preis den Herrn. Noch was? Ja, und ich kann einfach meinen Ellenbogen abstützen, ganz entspannt, wenn ich mal das möchte. Wow. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Weißt du, das ist ein kreatives Wunder. Wie viele von euch heute Abend hier brauchen ein kreatives Wunder in ihrem Körper? Nicht unbedingt Metall, das muss nicht Metall sein. Das kann sein, du brauchst ein neues Trommelfell, das kann sein, du brauchst ein neues Knie, das kann sein, du brauchst einen neuen Nerv oder was auch immer. Du kannst noch mal ein Foto reintun, dann können wir mal schauen, was wir noch so im Angebot haben. Ja, diese Frau hat ihr Hohlfüße, das ist das Gegenteil von Plattfüßen, hat ihr Hohlfüße und deswegen extreme Schmerzen, konnte nur so humpeln. Ich hatte sie gesehen vorher, bevor für sie gebetet wurde, konnte nur humpeln. Und hier, da springt sie rum, hüpft und tanzt und hat keinerlei Schmerzen mehr, hat sehr starke Schmerzen gehabt. Und sie hat gesagt, ich spüre, dass sich das Fußgewölbe abgesenkt hat, so dass es jetzt normal ist. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Noch eins. Okay, können wir weitermachen, sonst wird es zu viel. Aber das war eine Ohrheilung, die hat einen Tumor gehabt. Das war auch hier in Hamburg, Skoliose. Erinnert euch das letzte Mal, als wir hier waren, das war eine Krankenschwester, ich weiß nicht, ob sie heute Abend auch hier ist, war eine Krankenschwester, die farbige Frau war eine Krankenschwester, zum ersten Mal da. Die andere Frau hatte Skoliose, wir haben für sie gebetet. Ich habe die Krankenschwester gerufen, sie hat es vorher gecheckt, einfach die Skoliose, und hat es nachgefühlt, Krankenschwestern können sowas checken. Und hat gesagt, ja, ist krumm, die Wirbelsäule ist krumm. Und dann habe ich gebetet und habe ihr gedient. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt fühl nochmal. Und die Krankenschwester fing an zu weinen, weil sie gesagt hat, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas habe ich noch nie erlebt. Die Wirbelsäule ist komplett gerade. Sie konnte vorher und nachher bestätigen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Also du siehst, es können... Vielleicht brauchst du einen neuen Wirbel, vielleicht brauchst du eine gerade Wirbelsäule, vielleicht brauchst du ein neues Fußgewölbe, vielleicht brauchst du Metallauflösung, vielleicht brauchst du Metallumwandlung, vielleicht brauchst du eine neue, Makula hatten wir heute Abend schon, aber was auch immer, können wir auch nochmal reinsprechen, auch das kreative Wunder sprechen. Wer von euch braucht heute Abend hier ein kreatives Wunder? Lass mal sehen. Okay, steht ihr einfach mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Einfach mal alle aufstehen. Okay. Danke, wow. Ich glaube, es sind mehr, die ein kreatives Wunder brauchen, als die, die keins brauchen. Okay, jetzt machen wir es so. Alle, die jetzt stehen, streck mal deine Hand aus. So, und alle, die jetzt sitzen, gehen jetzt ganz schnell auf jemanden zu, der die Hand gestreckt hat. Alle, die sitzen, geh auf jemanden zu, der die Hand gestreckt hat, stell dich neben ihn. So wie wir es gerade gemacht haben bei den Diagnosen, okay? Stell dich einfach zu der Person hin und wenn jemand bei dir steht, dann nimm die Hand runter. So, das... Die Sache ist die, es sind mehr Leute, die ein kreatives Wunder brauchen, wie die, die keins brauchen. Das ist kein Problem, sondern deswegen, wenn ihr jetzt eure Hand noch gehoben habt, weil noch niemand bei euch steht, dann geht einfach auf jemand anders zu, der auch seine Hand gehoben hat. Ja? Und tut euch einfach zusammen, okay? Jetzt nichts beten. Genau wie ich sage. Okay, einfach nur zu der Person hinstellen, Okay, da hinten sind noch Hände. Schaut mal, ihr, die eure Hände gehoben habt, wenn noch niemand bei euch steht, dann einfach geht auf jemand anders zu, der noch seine Hand gehoben hat, okay? Okay, jetzt sehe ich keine Hand mehr. Jetzt hat jeder jemand, der bei ihm steht. Da ist noch jemand. Ja, du bist doch da. Also du bist hier. Okay, dann brauchen wir hier noch jemand. Ist da, guck mal da hinten. Genau, geh du zu ihm. Geh du zu ihm. Hier, du brauchst noch jemand? Ah, du brauchst noch jemand? Nein, okay. Ah, okay, sie legt dir die Hand auf. Okay, sehr gut. So, jetzt Achtung, wir machen Folgendes. Jetzt geht's darum, wie wirkt Gott durch uns kreative Wunder? Die Sache ist ganz einfach. Genauso wie Gott wirkt, wirken wir durch ihn, weil er lebt in uns. Wir haben es ja gehört. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, seine ganze Fülle, seine ganze Möglichkeiten erfüllen uns. Seine kreative Kraft erfüllt uns. Amen. Das heißt, wir lassen jetzt seine kreative Kraft durch uns fließen. Wie tun wir das? Genauso wie Gott seine kreative Kraft fließen lässt, wie er sie fließen hat lassen von Anfang an. Wie hat er sie fließen lassen? Und Gott sprach und es wurde. Er sprach, es werde und es wurde. Amen. Das heißt, was wir jetzt nicht machen ist, wir beten jetzt nicht für diese Person und sagen, oh Herr, bitte, wenn es dein werter Wille ist, dann lass die Person, lass es besser mit dir werden. So beten wir nicht. Wir beten gar nicht, sondern wir sprechen. Amen. Wir sprechen. Jesus hat auch nicht den Auftrag gegeben an seine Jünger. Jedenfalls hat er nicht gesagt, betet für die Kranken, sondern er hat gesagt, heilt die Kranken. Ja? Jetzt geht's darum, dass wir kreative Wunder hervorsprechen. Das heißt, als erstes müssen wir jetzt wissen, wo braucht die Person, wenn ihr zu zweit seid und jeder braucht ein Wunder, dann entscheidet, wer zuerst drankommt. Ja? Und dann fragt die Person, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Macht es gerade jetzt. Nur fragen, wo sie ein kreatives Wunder braucht und die Antwort abwarten. Noch nichts machen, ich leite euch dann weiter, okay? Einfach nur fragen, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Okay? Also zum Beispiel, das Knie muss neu kreiert werden, das Bein muss neu kreiert werden, was auch immer es ist, irgendwas muss neu kreiert werden. Wo brauchst du ein kreatives Wunder? Okay? So, jetzt weißt du, wo die Person ein kreatives Wunder braucht. Jetzt Achtung. Hört gut zu, wie wir vorgehen. Passt genau auf. Weil wir wollen alle wirklich dem Fluss Gottes folgen. Und bitte niemand irgendwas anderes neben raus machen, irgendwas. Sondern was wir machen, wir werden jetzt gleich beginnen, in Sprachen zu beten. Und dann werde ich von vorne anfangen, die kreative Kraft Gottes freizusetzen. Und dann werde ich beginnen, zu sprechen und Dinge in Existenz zu rufen. Und in dem Moment, wo ich anfange, Dinge in Existenz zu rufen von hier vorne, fängst du an, diese Sache in Existenz zu rufen. Das heißt, du rufst ein neues Knie in Existenz. Du rufst neue Wirbel in Existenz. Du rufst neue Nerven in Existenz. Du befiehlst diesen Metall im Körper, dass es sich umwandelt in Knochensubstanz, jedenfalls so in eine Form kommt, dass es der Person keine Probleme mehr macht. Du befiehlst diesen Ohren, dass sie rekreiert werden durch die Kraft Gottes. Du gibst diesen kreativen Befehl, okay? Ihr sprecht und es geschieht. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanze ihn ins Meer. Das heißt, wir sprechen das kreative Wort in den Körper der Person hinein. Und dann, wenn du es gesprochen hast, wenn du das kreative Wort gesprochen hast, wenn wir zusammen das kreative Wort gesprochen haben als Leib Christi, dann werde ich sagen, so, und jetzt aktiviere dein Wunder. Das heißt, die Person, wo reingesprochen ist, tut dann etwas, was sie vielleicht vorher nicht tun konnte. Ja, bewegt etwas, was du vorher nicht bewegen konntest oder nicht ohne Schmerzen bewegen konntest. Manche Sachen kann man nicht sofort testen, ich weiß. Das ist mir auch klar. Aber wenn du es testen kannst, wenn es etwas gibt, was du vorher nicht so machen kannst, dann mach es direkt, wenn wir gesprochen haben. Ja, dann beginne das Wunder zu aktivieren. Halte Ausschau nach dem Wunder. Halte nicht Ausschau nach dem Symptom, sondern nach dem Wunder. Okay? Weil das ist der Herrlichkeitsweg Gottes. Und wenn es etwas ist, wo du nicht irgendwie sofort feststellen kannst, dann beginne dann einfach dem Herrn zu danken, okay? Aber jetzt beginnen wir in Sprachen zu beten, ja? Wir beginnen alle in Sprachen zu beten, Herr. Oh, Herr, wir danken dir. Kore kassi karalabasi karararararashi karar. Ore dererasha karararararar. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Jesus in unserer Mitte groß machst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ihn als den Kreator groß machst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit dem Vater die Welt geschaffen hast, Herr. Und Herr, in deinem Namen, Herr, befehlen wir jetzt all diesen Körperteilen hier in diesem Raum, die nicht in der Ordnung Gottes sind, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, in dem Namen Jesus. Wir befehlen Knochen, in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Sehnen, Nerven, Bänder, in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Wirbel, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen jedem Ohr in die Ordnung Gottes zu kommen, jedem Auge in die Ordnung Gottes zu kommen, Gehirnzellen sich zu regenerieren, in die Ordnung Gottes zu kommen, Nervenverbindungen rekreiert zu werden, in dem Namen Jesus, Metall sich umzuwandeln im Körper. Du kannst jetzt den Befehl geben, gib den Befehl, sprich hinein in Jesu Namen, danke Vater für die göttliche Ordnung, Herr, danke Vater für die göttliche Ordnung, Herr, in Jesu Namen, Herr, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Jesus, wir preisen dich, Jesus, oh, in Jesu Namen, gib den Befehl, gib den Befehl. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. Kreative Wunder jetzt. Überall im Raum. Es geschieht in Jesu Namen. Die kreative Kraft wirkt. Du sagst, in welche Ordnung es kommt. Du sagst, was zu geschehen hat in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jetzt. Göttliche Ordnung frei in diesen Körpern. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. So, und jetzt. Jetzt tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest. Jetzt bewegst du etwas. Jetzt gehst du auf die Knie, wenn du nicht auf die Knie gehen konntest. Jetzt bewegst du deinen Rücken, wenn du nicht den Rücken bewegen konntest. Jetzt schnackelst du am Ohr oder was auch immer es ist. Jetzt tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, jetzt ist dein Moment. Halt Ausschau nach dem Wunder. Und wenn du feststellst, dass sich etwas verändert hat, dann beginn einfach Jesus die Ehre zu geben, indem du einfach ihm ein Klatschopfer gibst. Halleluja, danke Jesus für dein Wirken, Herr. Danke Jesus für dein Wirken überall im Raum, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt dürft ihr wechseln. Dann dürft ihr wechseln. Und in die andere Person in den Körper reinsprechen oder ihr dürft noch ein zweites Mal in den ersten Körper reinsprechen und einfach befehlen, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Ihr dürft noch ein zweites Mal reinsprechen in Jesu Namen oder der anderen Person. Wir geben den Befehl. Bet in Sprachen zuerst und dann geben wir den Befehl. Oh, Rabasi, Kararadabashi, Kararadadada. Halleluja, Halleluja. Und dann jetzt nochmal in der zweiten Runde. Tu auch jetzt etwas, was du vorher nicht tun konntest. Beweg etwas, was du so vorher nicht bewegen konntest. Ja, es ist die Aktivierung. Es ist die Aktivierung. Jetzt ist die Aktivierung. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Oh ja, und wenn du merkst, es hat sich etwas verändert, wenn du merkst, du kannst laufen, wo du vorher nicht laufen konntest. Wenn du merkst, du kannst etwas bewegen, du kannst hören, du kannst sehen, was auch immer vorher nicht da war. Es ist passiert. Dann in dem Namen Jesus, gib einfach ihm einen Klatschopfer, gib ihm die Ehre. Halleluja, für das, was er tut. Lass uns ihm die Ehre geben. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Wow, da hat schon jemand seine Krücke weggelegt. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Du kannst noch mal weiter reinsprechen, ja, in Jesu Namen. Aber während wir einfach in diesem Raum der kreativen Wunder sind, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Halleluja. Wenn du feststellst, bei dir ist ein Wunder passiert. Wenn du feststellst, bei dir ist das, was vorher schlecht war, ist jetzt gut. Dann einfach komm ganz schnell nach vorne und gib ein Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Komm einfach ganz schnell nach vorne und gib ein Zeugnis, was Gott getan hat, okay? Gib ein Zeugnis, was Gott getan hat. Wo war bei dir das Problem gewesen? In der Hüfte oder was? Ich habe eine gebrochene Hüfte und habe ein operiertes Knie gehabt. Alles klar. Gib mir mal die Krücke. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass diese Hüfte zu 100% in die Ordnung Gottes kommt jetzt in Jesu Namen. Wie bei einer jungen Frau, Herr. Eine neue Hüfte jetzt in Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du möchtest ein Zeugnis geben, was passiert ist. Was ist passiert? Braucht das Mikrofon, bitte? Das ist hier mit meinen Knien, Thrombose hier drin, da bin ich mal gefallen. Du hattest Thrombose in den Knien? Ja, und die war kaputt gewesen. Und was ist jetzt passiert? Und ich habe nichts machen lassen, gar nicht. Du hast nichts machen lassen im Knie? Gar nicht. Und hattest du Schmerzen, oder? Ich habe Schmerzen gehabt. Ja, wie stark waren die Schmerzen auf der Skala von 1 bis 10? Ich habe immer geschmiert mit so einer Salbe. Okay, aber wenn 10 ein ganz starker Schmerz ist und 0 gar kein Schmerz ist, wie stark war denn der Schmerz? 5, 6, 8? Ja, die Knie war immer heiß geworden. Okay, und der Schmerz, wie stark war der? Der Schmerz war auch denn da beim Laufen. Beim Laufen, okay. Ja. Und jetzt, wie ist es jetzt? Lauf mal. Halleluja. Jetzt hast du keine Schmerzen mehr, oder? Da ist noch ein bisschen steif. Aber die Schmerzen sind jetzt weg? Die Schmerzen sind nicht. Halleluja. Und der Schleier von deinen Augen ist auch weg? Die ist weg. Und dein Ohr hört besser? Ich kann besser. Wow, danke Jesus. Hammer. Danke Jesus. Danke Jesus. Wer möchte noch ein Zeugnis geben von dem, was passiert ist? Was ist passiert? Was ist bei dir passiert? Ich bin halbseitig gelähmt und der Tonus aus dem linken Arm ist weg. Was ist weg? Eben gerade war die Hand, ich habe gebetet für die linke Hand. Er hat einen Muskeltonus durch einen Schlaganfall. Ah, das ist ein Krampf ist es. Eine Krampfung, ja. Und was ist jetzt passiert? Ich habe für ihn gebetet und die Hand hat sich geöffnet. Wow. Ganz geöffnet. Ich konnte ihm richtig die Hand geben. Wow. Und er konnte den Arm bis nach oben, also sehr weit heben. Wow. Und jetzt? Ja. Heb mal. Ja. Und es ging vorher so nicht, oder wie? Vorher war es so. Ja, jetzt ist es aber leichter, besser. Jetzt ist es besser, jetzt kannst du mehr heben. Okay, dann sprecht weiter rein, dass es noch besser und besser wird. Aber ja? Die Hand war ganz geöffnet. Die Hand hat sich ganz geöffnet. Halleluja, Amen. Ja, ja, schau mal, so. Georg, er hat immer so einen angewinkelten Arm. Ja. Eben ging das so. Ja. Jetzt ist es ein bisschen wieder krampfiger, finde ich. Und er hatte zwei Schlaganfälle. Okay, das heißt, ihr müsst einfach nochmal weiter reinsprechen. Das ist offensichtlich, ist Gott was am Wirken, Gott ist was am Tun. Es hat sich was verbessert. Dann sprecht einfach weiter rein. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, für alles, was du tust, für alles, was schon passiert ist. Wer hat noch etwas, wo du sagst, jawohl, da war vorher etwas und jetzt ist es weg oder da war Schmerz oder ich konnte das oder jenes nicht bewegen und jetzt ist was anders. Was ist bei dir passiert? Ich hatte seit meiner Geburt einen Plattfuß und jetzt ist das Gewölbe wieder nach oben gekommen und ich kann es ganz normal gehen. Wow. Das heißt, du hattest Schmerzen auch in dem Fuß, oder? Schmerzen nicht, aber der Fuß war dermaßen auf dem Boden und jetzt ist er wieder... Wow, wenn du läufst, merkst du jetzt, dass du im Gewölbe drunter hast. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer möchte noch ein Zeugnis geben, was jetzt passiert? Kommt einfach nach vorne, wenn du ein Zeugnis hast, was passiert ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Ja, traut euch ruhig. Ja, komm einfach her. Komm einfach her. Nur mutig. Wir sind unter uns. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also, ich habe Skoliose. Skoliose hattest ja, du? Ja, und als die Frau für mich gebeten hat, ich habe gespürt, dass man Muskel so bewegen. Aha, ja. Das heißt, du hattest Skoliose in der Halswirbelsäule? Ja. Okay, und dadurch hattest du wo Probleme? In der Schulter auch? Oder? Ja, ich habe auch Schmerzen hier und die Schulter und ich habe gemerkt, dass ich habe auch Feuer. Ja, hat etwas hier in die Muskel so bewegt. Hinten hat sie am Rücken ja. Bewegt. Und jetzt, wie ist es mit den Schmerzen? Ist weg. Und ich habe auch Fuß auch und dann habe ich Schmerzen. Jetzt die Schmerzen ist weg. Die sind auch weg. Ja. Halleluja. Ja. Hattest du Plattfüße oder was? Ja, ich habe hier. Du hattest Plattfüße? Ja, so ungefähr. Hallux. Ah, Hallux. Ja, okay. Ich bin runtergefallen, dann habe ich. Und der Arzt hat gesagt, es gibt musste ich operieren. Und dann hatte ich total Schmerzen. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, dass Gott mir heilt und wollte nicht operiert. Und jetzt ist weg. Ja, also die Schmerzen waren weg. Die Schmerzen sind weg. Halleluja. Ja, danke, Jesus. Ja. Amen. Danke. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Wer möchte noch ein Zeugnis geben? Was passiert ist? Traut euch einfach. Kommt einfach nach vorne, weil es sind so viele Leute im Raum. Wenn ich überall da rumlaufen muss, ist schwierig. Aber wenn du ein Zeugnis hast, was gerade jetzt, wo du vorher das Problem hast. Während du hier gepredigt hast, hatte ich auf einmal wieder so Stiche hier an der Seite, so einen Nervenschmerz. Ich hatte vor einigen Tagen immer so starke Hustenanfälle und so. Und ich hatte schon immer mal wieder Nervenschmerzen, aber das war dann weg durch Gebet. Aber heute Abend kam das auf einmal wieder und dann hat die Vanessa für mich gebetet und der Schmerz ist jetzt ganz weg. Halleluja. Amen. Danke. Herrlichkeitswege. Oh, streck dich nochmal aus in die Gegenwart Gottes und sag, Vater, ich verbinde mich mit deinen Herrlichkeitswegen, mit deinen übernatürlichen Wegen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist. Das hast du für mich bereitet, weil ich dich liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und gerade, wenn wir gebetet haben, habe ich gesehen noch, dass jemand hier ist und es ist so, bei dir ist es in den Finanzen ein Problem. Und zwar ist es so, dass du durch unvorhergesehene Dinge, die du zahlen musstest und die abgegangen sind von deinem Konto, bist du erheblich ins Minus gerutscht und du brauchst wie so eine übernatürliche Auffüllung auf deinem Konto aufgrund dieser Dinge. Wen betrifft es? Oh, wow, so viele. Ja, es ist ja da unvorhergesehene Dinge, die ich spreche jetzt von in letzter Zeit, nicht irgendwas, was sich allmählich entwickelt hat, sondern wirklich ganz konkret in letzter Zeit. Okay, streck mal deine Hand aus. Wow, es sind noch einige. Okay, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass auch da an diesen Punkten du deine übernatürlichen Herrlichkeitswege freisetzt, Herr. Oh, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, Herr. Wir setzen frei übernatürliche Überweisungen, Herr. Wir setzen frei, Herr, Vater, übernatürliche Versorgung, Herr. Wir setzen frei übernatürliche Durchbrüche, Herr. Wir setzen frei, Vater, Herr. Herr, dass das Öl im Topf nicht versiegt, dass das Öl im Krug nicht versiegt, das Mehl im Topf nicht zu Ende kommt, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ich glaube, dass mindestens eine Person von euch, weil das hatte ich im Geist wirklich, und ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns ein Zeugnis schreibst, ein wunder@glorylife.de. Ich glaube, dass mindestens eine Person hier bezeugen können wird in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen, wo eine übernatürliche Überweisung auf dein Konto gekommen ist. Du weißt nicht, wo es herkommt, aber dieser Betrag ist auf dein Konto gekommen und das hat dich aus dem Problem herausgebracht. Amen. Du kannst es ziehen. Halleluja. Du kannst es jetzt vielleicht heute Abend nicht überprüfen, aber du wirst es in Kürze sehen. Und dann möchte ich dich bitten, dass du uns ein Zeugnis schreibst. Denk dran, wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse. Also schreib uns ein Zeugnis, was Gott getan hat. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte noch mal ganz kurz, dass wir noch mal zusammen aufstehen, weil ich habe noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, ich habe es vorher schon gesagt, beziehungsweise, nein, ich habe es heute Morgen gepredigt, sorry, habe ich nicht hier gesagt. Das ist immer so bei diesen Sonntagen, wenn du morgens und abends predigst, dann weiß ich nicht mehr, wann hast du was gesagt. Aber letzten Donnerstag hatte ich ein einschneidendes Erlebnis, als ich den Herrn ja anbeten wollte und beten wollte. Und ich habe etwas erlebt, was ich so noch nie erlebt habe. Es war so, wie wenn innerhalb von wenigen Minuten mir jede Heilsgewissheit aus meiner Seele gezogen würde. Und ich plötzlich wie einen Flash gekriegt habe, wow, so fühlt es sich an, wenn man getrennt von Gott ist. So fühlt es sich an, wenn man in Ewigkeit getrennt von Gott ist. Und ich sagte, das war so furchtbar. Und zuerst habe ich gar nicht verstanden, was passiert. Ja. Im Nachhinein habe ich verstanden, dass der Heilige Geist mir einen Flash geben wollte, einen Eindruck geben wollte, was es wirklich heißt, in Ewigkeit verloren zu sein. Ich sag dir, das ist eine Realität. Und ich sag dir, Millionen von Menschen gehen jeden Tag ewig verloren in die Finsternis, weil sie Jesus Christus nicht als ihren Erlöser ergriffen haben. Der einzige Weg, um nicht verloren zu gehen, in Ewigkeit verloren zu gehen, ist, ihn als deinen Erlöser anzunehmen, Jesus anzunehmen in deinem Leben, Jesus zu empfangen als deinen persönlichen Herrn. Das ist die einzige Möglichkeit. Es war so, in dieser Erfahrung, die ich da hatte, war es so, ich musste mich selber wie rausarbeiten aus diesem Empfinden, indem ich mich ganz bewusst auf die Gnade Gottes in Jesus berufen habe und ganz bewusst es bekannt habe, ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Kind, er ist mein Herr. Weißt du, Römer 8, Vers 16 sagt, dass der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, wenn wir Kinder Gottes sind. Und ich bin seit 35 Jahren, wie ich ja gesagt habe, oder noch ein bisschen mehr, mit Jesus unterwegs. Und ich habe, seitdem ich Jesus aufgenommen habe, nie wirklich daran gezweifelt, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich gerettet bin. Aber jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man diese Gewissheit nicht hat und wenn man die Realität gleichzeitig sieht, die Realität der Ewigkeit. Und dieses Zeugnis hast du durch den Heiligen Geist oder du hast es nicht. Wenn du es nicht hast, dann ist es der schlimmste Zustand, in dem du sein kannst. Und wenn es bei dir so ist und du hast nicht diese Gewissheit, du hast nicht dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Kind Gottes bist, und wenn du heute sterben würdest, dann hast du nicht die Sicherheit, dass du in den Himmel kommen würdest zu Gott, dann bitte geh heute Abend nicht nach Hause, so wie du bist, sondern geh nicht nach Hause, ohne dass du wirklich das festgemacht hast, dass du die Gnade Gottes in Jesus empfangen hast. Vielleicht hast du mal Jesus empfangen vor Jahren, aber du bist wieder weggekommen. Und du hast dich vielleicht einlullen lassen von der Welt und du hast dich einlullen lassen, indem man dir Glauben hat, Macht gemacht hat. Ja, ist schon alles nicht so wild und so weiter. Du kannst beliebig leben und sündigen und wie auch immer. Gott vergibt schon irgendwie und irgendwo. Weißt du, natürlich, Jesus vergibt, aber es ist auch eine klare Sache, verstehst du? Es ist nicht einfach eine billige Gnade, sondern es ist wirklich, dass wir brauchen ihn als unseren Herrn, verstehst du? Nicht ein Gebet, das wir vor 20 Jahren mal gebetet haben, rettet uns, sondern dass er jetzt und heute und hier unser Herr ist. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir erlöst sind und dass wir errettet sind. Und wenn du diese Sicherheit nicht hast, wenn du heute hier nicht klar sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes oder da ist tatsächlich Sünde in mein Leben gekommen, die mich von Gott trennt, ja, dann erkennst du heute Abend diese Realität. Du erkennst, wie heiß es ist. Und ich möchte nicht, dass du nach Hause gehst in diesem Zustand oder mit dieser Ungewissheit, mit dieser Unsicherheit. Und deswegen möchte ich jetzt, bevor wir in diesem Gottesdienst zum Ende kommen, möchte ich für dich und mit dir ganz persönlich beten. Und ich möchte einfach sicherstellen, dass du heute Abend wirklich in der Gnade Gottes nach Hause gehst, in Beziehung zu Jesus, deinem Herrn. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, dann einfach ganz schnell, da wo du bist, streck einfach deine Hand aus, gib mir einfach ein Zeichen, gib Jesus. das ist ein Zeichen. Okay, ich sehe deine Hand. Ich sehe überall, haltet sie ausgestreckt, überall im Raum. Halte deine Hand ausgestreckt. Heute Abend sollst du nicht in diesem Zustand nach Hause gehen, sondern du sollst nach Hause gehen als ein gesichertes Kind Gottes, das weiß, dass sie weiß, dass sie weiß, dass du, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass du erlöst bist und dass er in deinem Leben der Herr ist. Halleluja. Und jetzt deswegen ganz schnell, kommt ihr einfach ganz schnell zu mir nach vorne, dass wir hier zusammen beten können, dass ich mit euch beten kann, dass ich für euch beten kann. Ich möchte gern einfach mit euch ein Gebet beten, möchte ein Gebet sprechen, auch mit euch. Ja, und dann möchte ich euch die Hand auflegen und möchte wirklich diese Gewissheit freisetzen in dir. Also wenn du deine Hand gehoben hast, komm einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du auch? Ah, du bist der Papa. Okay. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gebt ihnen mal einen Applaus. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kommt gerne noch. Ihr könnt euch gerne noch weiter um mich rumstellen. Dann haben wir mehr Platz. Dann kann ich jedem die Hand auflegen. Okay. Herzlich willkommen. Wow. Habe ich jemanden noch nicht willkommen geheißen? Herzlich willkommen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Okay. Pass auf. Schließ einfach deine Augen. Schließ einfach gerade jetzt deine Augen. Okay? Und ihr, die ihr im Raum seid, schließt einfach auch eure Augen und betet einfach im Geist mit. Weil ihr, die ihr jetzt nach vorne gekommen seid, als allererstes möchte ich euch in ein Gebet leiten, weil das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Und deswegen möchte ich einfach, dass du mit mir bekennst, gerade jetzt, und dass du sagst, Herr Jesus Christus, ich glaube mit meinem Herzen, dass du am Kreuz wegen meiner Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich ein neues Leben haben kann. Ein Leben frei von der Macht der Sünde. Ein Leben als ein Kind Gottes. Ein Leben als ein Teil von dir, Jesus. Ein Teil deines Leibes. Eins mit dir. Und Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich getrennt von dir war und wo ich gesündigt habe. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich dich links liegen habe lassen. Ich empfange jetzt die Kraft deines Heiligen Geistes und das Zeugnis deines Heiligen Geistes, ein Kind Gottes zu sein. Nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, sondern wegen deiner Gnade, Jesus. Danke, Vater im Himmel, dass du mir jetzt deinen Heiligen Geist gibst, der meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Oh, in Jesu Namen. Amen. Und jetzt spreche ich es euch zu, euch, jedem Einzelnen von euch, ist jede Schuld und Sünde, die ihr jetzt bekannt habt, die ihr jetzt in euer Gebet gelegt habt, ist euch vergeben. Und in dem Namen Jesus spreche ich dir zu. Du bist sein geliebter Sohn. An dir hat er Gefallen gefunden. Und nichts und niemand wird dich mehr trennen von seiner Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist seine geliebte Tochter. Er hat dich zu dir gezogen aus lauter Gnade und Güte. Du gehörst ihm. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du sie mit dieser Gewissheit deines neuen Lebens jetzt füllst, Herr. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Danke, Herr. Danke für jeden Einzelnen hier. Danke, Herr, dass jeder Einzelne hier auf die Ewigkeit zugeht. Wir gehen alle auf die Ewigkeit zu. Und sie kommt schneller, als wir denken. Ja. Selbst wenn wir noch 100 Jahre hier auf der Erde leben würden, ist es trotzdem eine kurze Zeit. Und Jesus, ich danke dir, Herr, dass jetzt dein ewiges Leben Einzug hält in diesem Bruder, in Jesu Namen. und dass er in dieser Gewissheit lebt und auf die Ewigkeit zugeht. Dass wenn der Moment gekommen ist, wo er endgültig diese irdische Heimstatt verlässt, Herr, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass er bei dir ist, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Gewissheit, Herr. Danke für diese Sicherheit. Danke für die Reinigung des Blutes Jesu Christi, Herr. Oh, danke, Jesus, Herr, für diesen neuen Anfang, Herr. Danke, Herr, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist in dem Moment vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für die Waschung der Wiedergeburt, Herr. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt, Herr, dieses sichere Zeugnis in ihrer Seele freisetzt, Herr. Sie weiß, dass sie weiß, dass sie weiß. Wer zu dir kommt, den stößt du niemals hinaus. Du suchst nicht nach Gründen, uns zu verdammen, sondern du suchst nach Gründen, uns zu erretten. Halleluja. Und wenn du nur etwas von dir in uns siehst, Herr, dann sagst du, mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke für deine Gnade, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr. Danke für dein Werk, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke für die Klarheit, Herr. Danke für die Klarheit der Seele auch, Herr. Herr, die Freude an dir, es ist unsere Stärke, Herr. Oh, ich setze eine ganz neue Freude an dir frei in ihrem Herzen, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Die Freude an dir, um deiner selbst willen, Herr. Deiner selbst willen. Halleluja, hast Jesus schon. Halleluja, ich segne dich trotzdem in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Gnade Gottes. Für die Gnade Gottes in Jesus, Herr. Herr, Gnade, Gnade für ihn hat er ausgerufen, als er den Eckstein gebracht hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass Gnade über ihm ausgerufen ist, Herr. Er gehört zu dir und du gehörst zu ihm, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast ihr vergeben. Halleluja. Jetzt sagt er dir auch, vergib dir selbst. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Für dein Werk an ihr, dein Werk der Liebe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein wunderbares Werk, Herr. Oh, Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist so stark hier überall im Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr, für dein Werk der Erneuerung, Herr. Ich preise dich, Herr, für dein Werk der Heilung. Ich preise dich für dein herrliches Werk, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Deine geliebte Tochter. Oh ja, nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Wir haben noch Mitarbeiter von mir, auch die noch gerne euch was schenken möchten. Auch und auch, wenn ihr möchtet, auch noch für euch weiter gerne beten möchten. Also die Mitarbeiter, einfach geht einfach mal gerade auf jemanden zu und vielleicht teilweise, wir haben nicht ganz so viele Mitarbeiter wahrscheinlich wie Leute, die vorne sind, die jetzt beten für Leute. Genau, aber ihr könnt ja mit mehreren zu einer Person, mit Judith kommst du noch nach vorne, genau. Hilfst du noch jemand? Ja, genau. Genau. Genau. Ja, genau, sei gesegnet. Ja, Halleluja. Geben wir ihnen mal einen kräftigen Applaus noch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. So ein wunderbares Wirken Gottes. Preist den Herrn.